Nichts wäre furchtbarer für den modernen deutschen Rundfunk, als wenn er nun in Gesinnung machte und damit langweilig würde. Nein, das Gegenteil muss der Fall sein. Ich bin auch gar nicht der Meinung, dass Gesinnung langweilig sein müsste. Warum? Ich glaube, ein sehr guter Nationalsozialist zu sein. Ich glaube, es gibt aber keinen so geschworenen Feind der Langeweile.